Jeder sagt, lass die Finger weg von ihr. Denn diese Frau passt einfach nicht zu dir. Wir haben's beide schon mal versucht, es ging nicht gut, hab dich verflucht und mir geschworen, nie wieder du und ich. Ist mir egal, du bist wieder da, mein Verstand sagt nein, doch mein Herz sagt ja. Was mal war, ist vorbei und wir zwei fangen ganz von vorne an. Ist mir egal, du bist wieder da, es gibt für uns beide ein zweites Mal. Garantie gibt es nie, doch ich weiß, dass man aus Fehlern lernen kann. Es sah so aus, dass die Sonne für uns scheint. Dann gingst du aus mit meinem besten Freund. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht, doch ich weiß nur, du gehörst zu mir. Ist mir egal, du bist wieder da, mein Verstand sagt nein, doch mein Herz sagt ja. Was mal war, ist vorbei und wir zwei fangen ganz von vorne an. Ist mir egal, du bist wieder da, es gibt für uns beide ein zweites Mal. Garantie gibt es nie, doch ich weiß, dass man aus Fehlern lernen kann. Ist mir egal, du bist wieder da, mein Verstand sagt nein, doch mein Herz sagt ja. Was mal war, ist vorbei und wir zwei fangen ganz von vorne an. Ist mir egal, du bist wieder da, es gibt für uns beide ein zweites Mal. Garantie gibt es nie, doch ich weiß, dass man aus Fehlern lernen kann. Garantie gibt es nie, doch ich weiß, dass man